Also interessanterweise war das ja jetzt die syrische Gesellschaft, die dich hier in Deutschland gefunden hat und eingeholt hat, weil das waren zum großen Teil Araber, hast du gesagt, die in deinem Kurs waren. Wie ist das denn mit der deutschen Gesellschaft? Wie hast du die denn erlebt? Unterstützend oder nicht unterstützend? Also Doch. einige Punkte unterstützend hast du schon gesagt, aber vielleicht gibt es auch welche, wo du das Gegenteil erfahren hast. Gegenteile? Ehrlich gesagt, nein. Habe ich keinen Gegenteil erlebt. Also seit ich in Deutschland bin, dann habe ich immer die positive Seite, also von der Gesellschaft gesehen. Also sie ist immer noch im Positiven. Negativ. Diskriminierung vielleicht? Vielleicht, ja, kann ich sagen. Kopftuch? Kopftuch, ja, manchmal habe ich diese Frage, also immer, also sie stellen die Frage nicht direkt, aber das kann ich die, also lesen von den Augen, von Gesicht. Ja, warum? Manchmal, also, ja, warum? Warum willst du das? Also am Anfang war es für mich, ist einfach, ich möchte das nicht. Ja, jetzt, also ich bin sehr stolz mit meinem Kopftuch. Da fühle ich, dass ihr keine schlechte Sache, die stoppt mich nicht. Ich lebe mein Leben weiter. Ich habe kein Problem, wenn ich mit Kopftuch bin oder ohne, bin ich ein Mensch. Ich bin immer noch Mana. Und ich bin immer noch Träume habe, Ziele habe und ich wollte die erreichen, egal, wann ich mit Kopftuch bin, wann ich ohne bin. Ich bin ein Mensch, wie ich bin. Ja, bisschen habe ich das nicht schlecht erlebt, kann ich sagen. Dann die fragen mich einfach, aber warum? Manchmal finde ich keine Antwort. Warum, weiß ich nicht. Ich möchte das einfach anhaben. Einfach so, ohne. Ich Natürlich. möchte auch nicht begründen. Also einfach, ich möchte das anhaben bleiben und ich möchte das nicht weg. Da fühle ich es okay. Also da macht kein Linie für mich oder da macht kein so. Zieht dich nicht It's zurück okay. Nee, oder zieht hält mich dich gar zurück. nicht zurück. Das finde ich das okay. Das bin ich, wie ich bin. Und also du musst mich akzeptieren, wie ich bin. Was man auf jeden Fall sagen kann hier zu der deutschen Gesellschaft, du als Frau findest immer Hilfe. Du als Frau findest überall Hilfe. Das finde ich wirklich so toll, dass du als Frau, du sagst, ich habe ein Problem, mir geht es nicht gut, sei es Hausgewalt, sei es von zu Hause weg, sei es egal was es ist, sie finden immer einen Weg, wie Dich du zu aus deinen lösen. Problemen rauskommen kannst, wie du eine Zukunft ohne diese Probleme dir selber erschaffen Ja. kannst. Das finde ich wirklich sehr toll, dass hier die Frauen auf den Frauen nicht herabgesehen werden, sondern ey, das sind Frauen, sie werden Mütter, sie sind auch ein Teil der Gesellschaft. Ohne sie läuft die Gesellschaft auch nicht. Wie soll man ein Mann wirklich alleine ein Kind auf die Welt bringen? Dafür brauchst du die Frau, und die sehen das, die schätzen das wert, dass eine Frau, eine Mutter, sie schätzen das wirklich wert. Und das finde ich wirklich sehr toll hier, dass das hier gibt. Ich Wirklich. hatte einmal eine Diskussion mit einem Kollegen auch wegen so, die Frauen, die Frauen, die Frauen. Dann habe ich ihnen gesagt, so einfach, ja, deine Mutter auch eine Frau. Und sie hat dich zu diesem Welt gebracht, oder? Ja, sie war auch eine Frau. Und wenn du Respekt von deiner Mutter hast, dann du musst Respekt von allen Frauen in der Welt haben. Dann hat er einfach mich so komisch geguckt und hat einfach das Thema noch nicht mehr reden möchte. Weil, ja, Frauen, ja, warum machst du keine Straßenbahn? Vielleicht einfacher für dich. Da habe ich gesagt, wie hat dir gesagt, dass ich die einfache suche? Also, ich suche einfach ein Weg, einfacher Weg zu meinem Traum. Nicht, also nicht einfache Arbeit suche oder nicht einfacher Weg zum Arbeit gehen. Ich suche einfach den Weg, was ich zu meinem Traum einfach bringen kann. Und Ja. es muss ja nicht so sein, dass eine Frau unbedingt einen einfachen Traum hat, sondern du könntest auch genauso Pilotin werden können. Also natürlich, dafür braucht man gewisse Ausbildungen und so weiter. Alles, ja. Aber hättest du machen können? Ja. Hättest du hier machen können? Du hättest die Chance, hier als Pilotin zu fliegen. Ja. Ja. Und das ist nicht einfach, das ist noch schwerer als Bus. Aber trotzdem hättest du die Chance, das zu machen. Ja. Und für die ist das dann so, Bus ist so schwer, wie kann eine Frau das machen? Wenn eine Frau das kann, kann ich das auch. Und wenn sie das dann nicht können, so, wie kann eine Frau das erreichen, was ich erreichen wollte und ich nicht? Das können sie sich nicht durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Und das ist so toll, wie du hier versuchst, das zu erreichen, was du immer erreichen wolltest. Oder beziehungsweise du hier eine andere Wahrnehmung bekommen hast. Du hast hier deinen Blickwinkel geändert, du hast hier neue Träume dir erschaffen, du hast hier neue Ziele auch vor dich gesetzt und so weiter. Das kann für einige Männer einfach nicht zu fassen sein. Ja, das ist so. Und Mana, für deine Söhne, haben sie immer gute Erfahrungen hier gemacht oder hast du da auch Negatives erfahren? Mit den Kindern, ja, nie war alles okay, kann ich sagen. Also ich habe kein Schlechtes von meinen Kindern gehört oder erzählen wegen der Gesellschaft oder weil sie Ausländer sind oder so. Nee, habe ich das nicht. Und ich versuche auch, meine Kinder immer so ein Teil von der Gesellschaft zu sein. Beispiel, sie sind Fußballer, sie gehen zum Schwimmschule auch. Wenn wie etwas Aktivität oder so, sie sind immer dabei, bin ich auch, ehrlich gesagt. Das gehe ich auch gerne. Beispiel, also die gehen zweimal in der Woche Training und Samstag immer spiele. Ich habe immer keinen Samstag, keine frei. Aber freue ich mich auch darüber, weil wenn ich meine Kinder sehe, die spielen, die was machen, die Kontakt auch haben, das für mich auch so. Da fühle ich mich auch als Mutter, ja, Gott sei Dank, sie sind gesunde Kinder, kann ich sagen. Also psychisch und körperlich. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja, denn also mit meinen Kindern habe ich das gar nicht erlebt. Also sie gehen einfach normal sehr gut. In der Schule finde ich, also meine Kinder auch gut in der Schule können sein. Also Beispiel mein kleines Kind, also vorgestern, den Leswettbewerb hat er den zweiten Platz gehabt. Mathe-Wettbewerb war der erste in der Schule. Er war auch im Weinen, weil er zwei in Mathe gehabt zum ersten Mal. Ja, bin ich sehr stolz auf meine Kinder auch. Fühle ich mich einfach, bin ich hier sicher, gut, in Ruhe, kann ich sagen. Obwohl viel zu viel im Kopf habe. Aber trotzdem, wenn ich nach Hause am Ende Tag nach Hause komme, dann fühle ich mich, da sage ich mal immer, Gott sei Dank, dass ich her bin und dass ich alles machen kann. Schön. Meinst du, du kannst noch andere Frauen dazu motivieren, auch Busfahrerin zu werden? Ja, ich hoffe. Das ist sehr, sehr, sehr schöne Arbeit. Geil, wenn du hinter dir, also die Lenkrad sitzt mit so Krise Fahrzeug und du guckst an die Leute und sie gucken immer dich, du kannst die Gesichter im Straße sehen, obwohl das, also der Bus ist von Fahrschule und da steht der Logo, dass Fahrschule ist, die gucken immer so. Ja, und manche, die geben mir so, also Zeichen, gut gemacht oder super gemacht, also da gibt mir auch Motivation, also ja, dann geh ich weiter. Ja, wenn ich so die Gesichter, die glückliche Gesichter sehe, dann gibt mir auch, der gibt mir auch Motivation, damit ich weitergehe. Also ja, der gibt mir auch so Energie. Ja, gib Gas, weiter. Und das sieht man glücklicherweise hier in Deutschland öfters. Also die Gesellschaft hier in Deutschland ist sehr offen. Zum Beispiel, wenn ich vorhin, als wir hier zu dir gefahren sind, im Zug, ich habe versucht, die Tür aufzumachen, weil Claudia war im anderen Waggon und ich musste aussteigen zum anderen Waggon, damit ich mit ihr sitzen kann. Und da war auch eine Frau, ich habe so gedrückt auf den Knopf, die Tür ist nicht aufgegangen. Und sie auch so, oh, wollten Sie noch schnell aussteigen und so weiter, hat sich direkt so mit mir unterhalten. Und, oh, schade, dass es nicht geklappt hat und so weiter. Ich so, nein, alles gut, ich musste nicht aussteigen, ich wollte nur Waggon wechseln, aber alles gut, mache ich nächste Haltestelle. Ah, toll, das ist gut dann. Also, dass sie sich mit einem so unterhalten, obwohl sie dich nicht kennen, ja. Das macht einen so am Tag einfach so glücklicher. Das gibt einen Motivation so für den Tag. Ja. Also das finde ich wirklich sehr toll, dass hier die Gesellschaft sehr offen ist. Das finde ich wirklich sehr toll. Ja, also da kann ich so kleine Geschichte. Freitag hatte ich die 2 Stunden fahren. Also und ja, wir waren dort von einer Haltestelle und die Frauen dort stehen, die dachten, dass der Bus zum Einsteigen, die sind einfach bereit zum Einsteigen. Aber dann hatten den Logo gelesen, das ist einfach Fahrschule. Aber sie hatte mir so tolle Zeichen gegeben. Ja, super und so. Da war ich sehr, mein Fahrlehrer auch neben mir sitzt, siehst du? Wie kommst du das danach? Also du kannst persönlich auch von den Leuten das hören. Weiter so, du schaffst das, Mana. Und die sagt mir immer, ja, du überraschst mich jede Fahrstunde, wie du verbessert bist, wie du immer die Tipps, was ich dir gegeben hat, nutzt du die und machst du, was ich sage. Das ist, ja, das gibt mir auch Motivation. Und da sagt mir, ja, bin ich am richtigen Weg, bin ich einfach genau, wo ich bin, möchte sein, ja. Ist so. Total schön. Ich denke, wir sagen mal Schlusswort hier. Vielen lieben Dank, Mana, für deine Zeit und deine Geschichten. Dankeschön. Ganz, ganz toll, dass du sie mit uns teilst. Super, wir wünschen dir viel Erfolg. Weiter. Gute Fahrt. Dankeschön. Ich danke euch auch, Hevi und Claudia. Danke, danke, danke, danke. Ich danke dir auch sehr, dass du dein Herz mir gegenüber, vor allem auch, weil ich hier gerade vor dir sitze und das anders fühle als die Leute, die das einfach nur zuhören. Das ist ein anderes Gefühl, wenn man nebeneinander sitzt und so darüber redet. Also wirklich danke, dass du uns das, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und dass wir hier sein dürften. Ich danke euch, danke.